Bei Definition ist das immer sehr, sehr schwierig. Also Migrationshintergrund ist für mich kein negativer Begriff, das ist aber für mich persönlich kein negativer Begriff. Natürlich spüre ich auch in den Debatten, dass er negativ benutzt wird. Das heißt, man muss versuchen, so oder so, ob wir jetzt die zweite oder die dritte Generation mit oder nicht damit dabei haben, diesen Begriff auch nochmal weiterhin positiv zu besetzen. Das ist das Erste. Und ich stimme Herrn Piening zu, dass ich in dem Punkt, dass ich denke, sicherlich müssen wir uns in ein paar Jahren auch nochmal hinsetzen und schauen, wie sich diese Gesellschaft verändert hat und wie wir dann auch mit gewissen Begrifflichkeiten umgehen. Also wenn ich jetzt mit jungen Menschen diskutiere, es sind sehr, sehr viele, die politisch unterwegs sind, die selbstbewusst für sich eigenständig auch Definitionen nach vorne tragen, also People of Color oder Begrifflichkeiten auch wie Postmigrant. Ich möchte mich da jetzt nicht auf den einen oder anderen Begriff festlegen, aber ich glaube, wenn wir in Zukunft auch dort dann an diesem Gesetz weiterhin arbeiten, dass wir auch mit diesen Begrifflichkeiten umgehen müssen und vor allem nicht dann von öffentlicher Dienstseite oder von Gesetzgeberseite her, dass wir den Begriff definieren, sondern dass wir wirklich der Zielgruppe auch das überlassen, diesen Begriff zu definieren und ihn dann versuchen, gesetzestechnisch oder verwaltungstechnisch umzusetzen. Entweder sagen wir, es gibt nicht nur eine individuelle Diskriminierung, sondern eine strukturelle. Falls das richtig ist, dann kann das nur erst dadurch erfasst und bekämpft werden, indem dieser Migrationshintergrund statistisch erfasst wird. Da hat ja Herr Piening zu Recht unterstrichen, hier geht es um eine statistische Größe. Oder wir sagen, weil das uns subjektiv so stört, dieses Etikett in Anführungszeichen, verzichten wir darauf und Diskriminierungen werden wir nur noch auf individueller Ebene, AGG, erfassen und bekämpfen und die Politik muss dann gucken, was sie sonst noch an Fördermaßnahmen macht. Ich will allerdings eine andere Sache ansprechen, also zwei andere Punkte. Erstens, es ist ja in der Begründung des Gesetzes so, dass einige Senatsverwaltungen sich vorbehalten, noch eigene Definitionen einzuführen und umzusetzen. Also das ist jetzt absolut inakzeptabel, vor allem weil es die Bildungsverwaltung ist, meine Lieblingsverwaltung. Ihr wisst ja, ich war lange stellvertretender Vorsitzender der GEW in Berlin, deswegen ist die Bildungsverwaltung meine Lieblingsverwaltung. Und da komme ich gleich zum zweiten Punkt, wo, finde ich, der Migrationshintergrund völlig unangebracht und diskriminierend als Größe angewandt wird, nämlich nicht, Kinder nicht deutscher Herkunftssprache. Diese Feststellung dient ja dazu, den Schulen zusätzliche Lehrerinnenstunden zuzuweisen. Und das ist ein Punkt, wo es wirklich nur noch um Stigmatisierung geht, weil das setzt voraus, dass jedes Kind nicht deutscher Herkunftssprache defizitär ist. Bei dir würde das dann zu 50% defizitär sein, bei meiner Tochter, bei meinen Töchtern auch. Also das ist natürlich absolut inakzeptabel, finde ich, das so zu erfassen. Außerdem ist es, denke ich, auch eine Vergeudung von Ressourcen, weil ich denke, dadurch stimmt auch die Rechnung nicht, wie viel zusätzliche Lehrerinnenstunden eine Schule brauchen. Und wenn jetzt noch andere Verwaltungen anfangen, aus welchem Grund auch immer, weil die Gesetzesbegründung gibt ihnen ja die Möglichkeit, eigene Definitionen anzuführen, dann haben wir ein Problem. Mich hat schon überrascht, ein bisschen auch, ja, amüsiert es ein bisschen, es war überrascht, dass eigentlich zum Schluss an diesem Gesetz nur noch die Frage diskutiert worden ist, zweite oder dritte Generation oder jetzt eben diese Frage Migrationshintergrund 1950 oder 1956. Ich meine, das ist auch ganz schön. Daraus entnehme ich auch, dass das, was an wirklich an ja fast schon revolutionären Schritten in diesem Gesetz steht, nämlich der Satz, dass der öffentliche Dienst in Berlin vom Ziel her der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund entsprechend seinem Anteil in der Bevölkerung sein soll, dass dieser Satz erstmal so da steht, unhinterfragt dort steht, den wir jetzt natürlich umsetzen müssen, das finde ich schon relativ große Fortschritte. Ich empfehle Ihnen allen nochmal in dem Gesetz Seite 30 folgende, da sind die Anhörungsergebnisse und sich auch nochmal die Stellungnahmen der Wirtschaft anzuschauen zu diesem Gesetz. Die haben dieses nämlich in Grund und Boden gerammt. mit einem einzigen Argument. Sie sagen, wenn der öffentliche Dienst sowas macht, dann wird das auch einen Druck auf die Privatwirtschaft ausüben, dass wir auch so etwas Ähnliches machen müssen. Und deswegen lehnen wir das Gesetz ab. Kann man nur sagen, jawohl, hoffen wir wenigstens. Aber ich glaube, dass eben viele Punkte in diesem Gesetz einfach in ihrer gesamten Bedeutung auch noch nicht so gesehen werden, was es in der Tat verändern wird. Ich vergleiche es immer mit den Gleichstellungsgesetzen. Da ist durchaus eine Parallelität, übrigens auch in dem Niedermachen dieses Gesetzes. Der Bürgermeister von Neukölln hat ja gesagt, dieses Gesetz sei Pillepalle. Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler, hat bekanntlich zu den Frauengesetzen gesagt, das sei Gedöns. Gedöns und Pillepalle ist kein großer Unterschied. Offenbar ist es immer dann, wenn Partizipation verrechtlicht wird, wird das auch abgewertet. Also ich finde, bei all dieser Streiten um die Frage Definition Migrationshintergrund sollten wir wirklich also auch aufpassen, dass wir die positiven Kernbereiche, die dieses Gesetz wirklich anschiebt, auch gemeinsam diskutieren. Und wie schaffen wir es dann nach der Verabschiedung des Gesetzes, auch die Stimmung beizubehalten, dass dieses Gesetz auch implementiert wird in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs. Also wir haben jahrelang Politik gemacht. Wie muss der Mensch mit Migrationshintergrund funktionieren? Wie soll er sein? Wie soll er sich integrieren, so schön wir sagen? Und wir haben zu wenig darüber nachgedacht, wie eine Einwanderungsgesellschaft und sprich auch wie bestimmte Gruppen in dieser Einwanderungsgesellschaft der weißen Deutschen oder Biodeutschen sensibilisiert werden müssen, wie wir sie verstärkt auch nochmal einfach darauf vorbereiten, dass wir ein Einwanderungsland sind. Davor können wir die Augen nicht mehr verschließen. Das hat die Sarrazin-Debatte ganz, ganz deutlich gezeigt. Wir werden aber, und das ist halt das Gefährliche, denke ich, daran, wir werden eine Diskussion haben oder führen eine Diskussion, die gekoppelt ist mit sozialen Fragen und mit den sogenannten ethnischen oder religiösen Hintergründen. Und da habe ich in der heutigen Zeit richtig, richtig Bauchschmerzen. Ich bin hier in diesem Land geboren. Ich bin von Geburt an deutsche Staatsbürgerin, weil meine Mutter kommt aus der Türkei, aber mein Vater ist Deutscher. Ich weiß aber, dass viele zum Beispiel in meiner Generation mittlerweile sagen, ich halte mir die Tür auf. Ich halte mir die Tür auf und ich möchte oder ich werde, wenn diese Debatte so weitergeführt wird, auch woanders oder ich kann auch woanders leben. Natürlich sind das dann die Leute, die das auch aufgrund ihres Bildungserfolgs oder aufgrund von finanziellen Ebene das dann leisten können. Da wünsche ich mir auch noch viel intensiver von der weißen deutschen Gesellschaft, die dagegen steht, das dann auch nach außen zu transportieren. Das sehe ich derzeitig sehr schwach ausgeprägt. Stattdessen versuchen wir zu zeigen, wir haben ja auch erfolgreiche Menschen mit dem Migrationshintergrund. Die Diskussion geht in eine falsche Richtung. Wir müssen eine Selbstverständlichkeit, eine Normalität finden. Wir leben in dieser Normalität, ich fühle mich wohl in dieser Normalität und habe halt bestimmte Kreise, in denen ich mich bewege und auch wohlfühle. Und so geht es sehr, sehr vielen jungen Menschen. Und natürlich möchte man hier bleiben, aber es gibt halt auch wirklich im Hinterkopf immer mehr den Faktum, dass man sagt, if you don't want me, I don't want you. Gleichheit, Chancengleichheit, das müssen wir im öffentlichen Dienst auch durchsetzen. Dazu brauchen wir Instrumente. Es hat ja im Umfeld dieses Gesetzes viele Diskussionen gegeben. Das wäre nur ein Schönwettergesetz, da müsste viel mehr rein, die Migranten müssten geknebelt werden, da müssten verpflichtende Geschichten rein. Das alles hat eine Rolle gespielt und ich bin sehr froh, dass wir dem widerstanden haben, dass wir ganz klar eine Botschaft hinausgeben, die weit über das Gesetz hinausgeht. Wir brauchen Chancengerechtigkeit und das ist eine Botschaft, die durchaus auch in die Mehrheitsbevölkerung geht. Aber wir werden natürlich mit diesem Gesetz nicht alles an Diskriminierung, an Rassismus und so weiter bekämpfen. Dazu brauchen wir auch ganz andere Instrumente. Wir werden unser Schulsystem mit diesem Gesetz nicht umbauen. Haben wir Schulgesetze entwickelt. Und dann komme ich auch nochmal zum Thema Migrationshintergrund und Diskriminierung. Interessant war für mich in der Anhörung, die wir gemacht haben bei Vereinen, dass gerade Vereine aus dem russischen Bereich gesagt haben, wir sind froh, dass nur die zweite Generation genommen wird. Und das hat einen Grund. Das hat übrigens auch der Jüdische Landesverband gesagt. Das hat einen Grund, weil eben hier auch klar gesehen wird, durch Migrationshintergrund finden auch Fremdmachprozesse statt. Gerade zum Beispiel in der jüdischen Gemeinschaft ist das ein großes Thema. Das Judentum, Antisemitismus ist unabhängig von Einwanderung. Und wir können Antisemitismus nicht bekämpfen durch die zweite oder dritte Generation. Ein schwarzer Deutscher, dessen Urgroßvater zu Zeiten des Kolonialismus eingewandert, ist von Diskriminierung betroffen. Wir können aber nicht sagen, das hat mit Migration zu tun. Das heißt, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht alle Themen, Bekämpfung von Diskriminierung und von Rassismus, unter dieses Label Einwanderung stellen. Das sind strukturelle Ausgrenzungen der Bevölkerung hier, die wir haben. Und deswegen bin ich nach wie vor dafür, bei allen Bedenken, dass diese Begrenzung auf die zweite Generation richtig ist und dass wir aber darüber nachdenken müssen, auch im Kontext dieser Diskussion, wie wir strukturellen Diskriminierung, Rassismus, die auch mit Herkunft, mit Ethnie zu tun hat, bekämpfen. Viele, die in dem Thema drin sind, sind ja mit dem Bundesgesetz nicht so unbedingt zufrieden. Auch die EU-Kommission nicht, hat ja Deutschland in ein paar Punkten angemahnt. Fängt ja schon damit an, es heißt nicht Antidiskriminierungsgesetz, sondern allgemeines Gleichstellungsgesetz. Das ist nicht zufällig. Das ist so wie Zuwanderung und nicht Einwanderung. Da kann man ja durch ein paar semantische Akrobatik das eine oder andere verhindern oder verschleiern. Nochmal zu dem Gesetz als solche. Neben Pillepanther und so wurde ja auch gesagt, das ist Symbolik. Sicherlich sind da Sachen, die auch einen symbolischen Charakter haben, aber ich denke, das ist wichtig, weil was bis jetzt und vor allem in den letzten Monaten in der Einwanderungs- und Integrationsdiskussion an Symbolik rüberkommt, ist ja nur negativ. Ach, das ist Symbolik. Alles, was so diskutiert wird, von der Unwilligkeit bis zum Gemüseverkauf und alles mögliche. Insofern, denke ich, hat dieses Gesetz außer den ganz konkreten Sachen, über die wir jetzt ja lange gesprochen haben, auch eine allgemeine symbolische Stoßrichtung, nämlich, dass die Politik sagt, wir lassen uns jetzt von dieser Diskussion, die müssen zur Raison geprügelt werden, nicht treiben und wollen uns überlegen uns, wie Strukturen, Beteiligungsrechte, Strukturen im öffentlichen Dienst in den Bezirken gestaltet werden können, damit die Spielräume für die Betroffenen auch individuell und als Gruppe und auch für die Politik breiter werden. Insofern sehe ich in der Kritik, dass es Symbolik, nichts Negatives, sondern Positives. Ja, die Definition ist ja eigentlich sehr, sehr überschaubar halt. Also es gibt drei Kriterien. Erstens ist man Ausländer, das heißt, man hat keinen deutschen Pass. Das ist unabhängig der Generation. Zweitens ist man eingewandert. Das heißt also auch, in Anführungsstrichen, Russlanddeutsche, die ja Deutsche sind, die eingewandert sind, haben in diesem Sinne Migrationshintergrund. Und drittens, bei den Kindern gilt es, wenn einer der beiden Elternteile eine der beiden Kriterien entspricht, dann hat auch das Kind Migrationshintergrund. Also, ein in Deutschland geborener Deutscher heiratet eine hier geborene Ausländerin, die kriegen ein Kind, dann hat das Kind Migrationshintergrund, weil eines dieser Kriterien erfüllt ist. Ein Deutscher heiratet jemand aus dem Ausland, auch dann hat das Kind Migrationshintergrund. Aber wenn beide Elternteile hier geboren sind in Deutschland und beide haben den deutschen Pass, auch wenn die Großmutter mal aus Russland oder aus der Türkei gekommen ist, das ist egal. Wenn beide hier geboren sind und beide haben den deutschen Pass, dann sagen wir, dieses Kind hat in dem Sinne keinen Migrationshintergrund mehr. Und das ist eigentlich der Punkt. Wie das zu definieren ist, bringt jetzt nichts. Wir müssen einfach gucken, ob die jetzige Definition uns in der Praxis hilft. Wobei hilft nämlich, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst zu haben, als die Hauptzielrichtung. Und dann kann man nach ein paar Jahren sich nochmal überlegen. Es gibt ja jetzt schon Überlegungen von dem einen oder anderen Bezirksbürgermeister. Jetzt will ich nicht sagen, um das Gesetz zu unterlaufen, es wäre spekulativ, aber die Überlegung, Bewerbungen im öffentlichen Dienst ab jetzt anonym durchzuführen. Das war sicherlich nicht in unserem Sinne, weil wir ja gesagt haben, es sind Strukturen zu ändern, es geht nicht hier um individuelle Diskriminierung, die abgebaut werden soll, dafür gibt es das AGG, sondern hier geht es um Strukturen. Und so eine Maßnahme, die zwar aus der Sicht der AGG sicherlich gut ist, anonyme Bewerbungen, wird aber unser Anliegen eventuell konterkarieren. Ich möchte mal ganz kurz vorlesen, wie es hier heißt jetzt in dem Satz zur interkulturellen Kompetenz im Gesetz. Da heißt es, interkulturelle Kompetenz ist eine auf Kenntnissen über kulturell geprägte Regeln, Normen, Wertehaltung und Symbole beruhende Form der fachlichen und sozialen Kompetenz. Interkulturelle Kompetenz heißt natürlich aber auch, das Erlernen einer bestimmten zu reflektieren. Also auch zu reflektieren, die eigene Person und die eigenen Wertevorstellungen. Ob jetzt Migrantinnen automatisch interkulturell kompetenter sind als andere, würde ich jetzt, oder muss ich mit Nein beantworten? Nein, natürlich nicht. Wenn jemand Migrationshintergrund hat, ist er nicht automatisch interkulturell kompetenter. Er kann aber natürlich auch wie der Bio-Deutsche oder der weiße Deutsche sich das aneignen. Und ich denke auch, was vielleicht noch, das ist jetzt nur eine gefühlte Geschichte, aber er hat vielleicht aufgrund seiner Geschichte der Eltern etc. pp. Nochmal andere Realitätserfahrungen, um das mal so zu beschreiben, vorsichtig. Ein Punkt, den ich in diesem Zusammenhang noch wichtig finde, jetzt als politischer Mensch, nicht auf das Partizipationsgesetz bezogen oder auf Migranten bezogen, ist aber zum Beispiel auch nochmal was bei Einstellungen. Ich kann mich gut erinnern, da kam halt ganz oft in der Diskussion die Auswahl, die besten Auslese. Ich glaube, umgekehrt, da kann zum Beispiel auch die Verwaltung lernen von einigen Wirtschaftsmenschen, also bei Porsche und bei VW haben sie zum Beispiel auch Quoten, was die unterschiedlichen Abschlüsse angeht von jungen Menschen, wenn sie dann in die Ausbildung gehen, also egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Also auch das ist zum Beispiel ein Punkt, was ich zukünftig auch sehe als wichtig, dass wir da eine breite Mischung haben. Es ist nicht automatisch, nur weil ich jetzt mein Abitur habe und studiert habe, dass ich die tollere und effektivere Mitarbeiterin bin, ganz im Gegenteil. Auch da ist kommen andere Kompetenzen mit hinzu, auch bei Menschen, die halt vielleicht einen weniger höheren Abschluss haben. Aber das als Nebensatz, das hat nichts mit dem Partizipationsgesetz zu tun. Wo ich Schwierigkeiten sehe, ist, und das sehe ich ja jetzt auch in der Arbeit, interkulturelle Öffnung ist etwas von oben nach unten. Und da wird es noch einen breiten Prozess geben. Ich hatte vorhin kurz angedeutet, in einigen Bezirken läuft das besser, in anderen Bezirken läuft das nicht so gut. Und da sehe ich halt allein aufgrund dessen, weil einige die in diesen Führungsetagen sitzen, mit der Interkulturalität an sich nichts anfangen können oder zu wenig anfangen können, das für sich auch nicht als ein Hauptthema mitnehmen und versuchen politisch durchzusetzen. Das heißt, wir haben in den Verwaltungen Menschen, die sicherlich selbst auch aktiv da was machen möchten oder auch machen schon, und wir haben es in einzelnen Fachbereichen intensiver, in anderen Fachbereichen weniger intensiv. Es gibt, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, wir haben bei uns zum Beispiel eine Abteilung, die sich regelrecht also da die Türen verschließt. Da kann ich als Integrationsbeauftragte hinterherrennen, wie ich möchte, die sagen, wir brauchen das nicht. Und wenn da von oben auch nicht das Interesse da ist, dann kann ich auch als Beauftragte, und so ehrlich muss ich sein, mehr als versuchen, diese Person dort oben zu überzeugen. Und wenn sie nicht, also es gibt Menschen, die sind nicht überzeugbar, nicht mitzieht, kann ich mich, also konzentriere ich mich natürlich auch auf die Abteilung nicht und konzentriere mich auf die Abteilung, die wirklich versuchen, was zu bewegen.